Die Weltöffentlichkeit würdigt den Genossen Kim Jong-il. Der Sekretariatsleiter des Internationalen Zuchtideologie-Instituts Ogami Kenichi schätzte Kim Jong-il hoch, der die Zuchtideologie vertieft und entwickelt und sie zur Leitidee des modernen Zeitalters gemacht hatte. Der Sekretär des Setka der Kappe der Sowjetischen Union, Nikolajew, lobte ihn als einen Mann, der trotz der harten Isolierungs- und Erdrosselungsmachenschaften der Imperialisten die Unvermeidlichkeit des Sieges des Sozialismus durch die revolutionäre Praxis bewiesen und den fortschrittlichen Völkern der Welt, die nach dem Sozialismus streben, neue Zuversicht und Mut gegeben hatte. Bishwanath, der Chefsekretär des Rates für Internationalen Kim Il-sung-Preis und des Rates für Internationalen Kim Jong-il-Preis und Ratsvorsitzender des Internationalen Zuchtideologie-Instituts war, betonte, dass Kim Jong-il, Sonne aller Menschen, ein hervorragender Mensch war, der für die Menschheit auf der Erde geboren wurde. Giancarlo Elia Valori, Präsident des italienischen Generalfinanzzentrums, äußerte seine bewegte Meinung, dass Herr Kim Jong-il, der das Volk als Himmel und Lehrer betrachtete, die Sonne dieses Himmels war. Zum 75. Geburtstag von Genossen Kim Jong-il haben die ausländischen Zeitungen wie die iranische Zeitung Iran News mit Sonnenporträts und Fotos von ihm sein edles revolutionäres Leben und seine Verdienste hervor.